bist von mir und siehst mich fragend an und hoffst, dass ich vielleicht was ändern kann. Glaub mir, mein Kind, es tut mir ganz bestimmt wie dir so weh. Ein anderer hat nun meinen Platz und wartet, dass ich geh. Sollst von mir alles ganz genau erfahren. Sollst wissen, dass wir lange glücklich waren. Vor deinem Bett haben wir uns oft die Zukunft vorgestellt und bauten in Gedanken aus, was uns daran noch fehlt. Zu sagen, wie es kam, ist sicher schwer. Wir hatten viel und wollten doch stets mehr. Und dass ich kaum zu Hause war, wär wichtig, glaubt ich. Dabei dachte ich doch nur an euch und selten nur an mich. Sie war allein und Einsamkeit tut weh. Es gibt vieles, was ich trotzdem nicht verstehe. Ich glaube auch nicht, woran sie glaubt, doch vieles tut mir leid. Drum bitte ich dich, wenn du kannst, dass du uns eins verzeihst. Drum bitte ich dich, wenn du kannst, dass du uns eins verzeihst.